steht. Ich mache natürlich hiervon auch eine Audioversion, das können wir noch nicht hin, aber vielleicht, wenn ich halte das mal in die Nähe des Mikrofons. Ja, so klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack. Wie bei dem Asterix, wo sie den Klappspeer auspacken. Wenn ich also dieses Geräusch mache, dann wisst ihr, es gibt was auszupacken. Ich habe hier ein kleines weißes Paket und das kommt halt ausnahmsweise mal ein Zollamtaufkleber, weil es kommt, soweit ich mich entsinne, oder mal kurz gucken, es kommt aus US Postal Service, also am 13.07. abgeschickt, schon vor einer Weile hier eingetrudelt, muss ich zugeben. Als Einwurf einschreiben sogar. Also richtig, richtig wertvoll. Wir machen das mal auf. So. Und schauen mal, was da drin ist. Da ist ein Kartenspiel drin, das heißt Ship It. So. Das wird gleich vorschriftsmäßig hier der Dings untersucht. Das ist natürlich nochmal hier eingeschweißt. Ist so eine Kartenspielbox, wie man das kennt hier, was weiß ich, von Kuhhandel oder anderen Dingen, so halb DIN A5 groß. 3 bis 5 Spieler für alle Altersstufen. Und zwar kommt das von Postlight. Und ich meine sogar, Postlight wäre die, genau, das ist die Firma, wo die Gina Trapani gerade arbeitet. Die Gina Trapani ist die Gründerin von Lifehacker oder Mitgründerin von Lifehacker, von diesem Blog, arbeitet da aber inzwischen nicht mehr und war lange Co-Host von This Week in Google mit dem Leo Laporte zusammen. Und hier haben wir ein Kartenspiel, Ship It. The Game of Product Management, also ein Produktmanagement-Spiel. Jetzt habe ich hier natürlich irgendwie motorische Probleme, das hier aufzukriegen, vor allem, weil ich ziemlich schwache Finger habe. Hallo? Muss ich mal hier ein bisschen kreativ werden. Sag mal, jetzt kriege ich das nicht auf, das ist zu eng. Oder ist da noch was verklebt? Nee, da ist nichts verklebt, aber es ist ja sehr eng und die Ansatzpunkte da, wo man das hier rausziehen kann. Also das erste Problem hier beim Produktmanagement scheint hier an die Karten zu kommen, an die Materialien zu kommen. So, machen hier Fortschritte. So, schwupp. So, und dann haben wir hier zwei Stäbchen Karten in einer sehr schönen Box. Ich bin heute Abend bei so einem Treffen von Web-Developern, vielleicht bringe ich das da dann mal mit und nehme das mal mit und vielleicht kann man das hier entsprechend dann angucken. Schauen wir uns mal kurz die Regeln an. Also das sind die Regeln sind hier auf zwei Karten vorne und hinten, How to Play, 40 Driver-Karten, 18 Aktionskarten, 18 Blocker-Karten und 15 Placeholder-Cards. Das Ziel ist, die erste Person zu sein, die alle drei Phasen ihres Projekts hinter sich bringt. Also man spielt scheinbar gegen die anderen, nicht miteinander. Ist das im echten Projekt auch so? Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre so ein kollaboratives Spiel, aber wie auch immer. Jeder kriegt 3 Placeholder-Slots, also das sieht dann wahrscheinlich etwa so aus, also 3 Ablagestapel oder sowas. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Ja, und dann gibt's, also jetzt hier die Regeln vorzulesen, bringt, glaube ich, und so weiter. Das ist auch sehr schön. Die Person mit dem meisten Produktmanagement, mit der meisten Produktmanagement-Erfahrung spielt zuerst. Dann geht es im Uhrzeigersinn. Und man zieht immer vom Deck eine, also man zieht immer vom Stapel eine Karte und spielt eine. Und bei Driver und Blocker, die müssen gleich auf die eigenen unerledigten Phasen gelegt werden, während eine Aktionskarte, da muss man dann lesen, was draufsteht. Vielleicht suchen wir einfach mal so Aktionskarten raus, mal schauen, das sind lauter Driver, das sind die Blocker. Gucken wir mal, was die Aktionskarte machen. Also hier, was weiß ich, hier ein Blocker. Es ist ein neuer Verkaufskanal hinzugefügt worden. Die Anzahl der täglichen Stand-up-Meetings geht auf 5. Ein Blocker ist, das Design wird 3 Wochen lang gestoppt. Für User-Testing, das Resultat, sie mögen es nicht. Aktionskarte wäre, zieh von einem anderen Spieler einen Driver. Du kannst einen Blocker von deiner Karte, von deinem Stapel entfernen. Tausche deine Phase mit der Phase eines anderen Spielern. Aktion, aber es kann auch was anderes sein. Hier zum Beispiel entferne einen Blocker von jedem Stapel deiner Gegner und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ganz, das könnte ganz amüsant sein. Oh, das ist auch interessant hier. Es gibt Aktionskarten, die sagen, dreh die Aktionskarte um, dann wird sie zu einem Blocker und dann kann man die oder soll man die bei einem anderen Spieler spielen. Also das sieht doch ganz amüsant aus. Die Frage ist natürlich jetzt immer, was hier der Lernwert ist oder ob es halt einfach nur, also für mich, ich fand es interessant, ich fand das jetzt auf jeden Fall interessant, dass sie so ein Spiel gemacht haben und mich hätte jetzt interessiert, ob das einen pädagogisch-didaktischen Wert hat und man dabei was lernt oder ob es halt einfach ein Kartenspiel ist mit dem Thema Produktmanagement. Es scheint Zweiteres zu sein, es ist einfach ein Kartenspiel mit dem Thema Produktmanagement. Ob man da wirklich sagen kann, all ages von 0 bis 99, weiß ich nicht. Vielleicht so ab 14, 15, wenn man den Leuten erklären kann, wie Produktmanagement funktioniert. Also ein bisschen Background-Wissen muss man wohl haben. Ich glaube, ich bringe das heute Abend mal mit. Also das zweite Mal geht es schon deutlich besser auf. Ich bringe das heute Abend mal mit und wer dann Lust hat, kann es dann mal, können wir es dann spielen. Vielleicht kann ich dann berichten, ob wir das Ganze gut oder mies fanden. Ja. So viel das. Vielen Dank an Postlight für das Spiel und das Spiel hat ja einen weiten, weiten Weg gemacht. Vielen Dank an die deutschen Zollbehörden, dass sie es einfach so durchgelassen haben, ohne alles auszupacken. Ich wünsche Tschüss, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye.